Die ersten Generationen der Menschheit begannen mit Adam, Seth und Enos. Zweiter danach folgten Kenan, Mahalal und Jared als nächste Generationen in der Ahnenreihe. Dritter zu dieser Linie gehörten auch Henoch, Methuselah und Lamech. Vierter schließlich wurde Noah geboren, der die drei Söhne Sem, Hem und Japhet hatte. Fünfter die Söhne von Japhet waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meschech und Tiras. Sechster zu den Nachkommen von Gomer gehörten unter anderem Aschkenas, Riphat und Togarma. Siebter die Söhne von Javan waren Elisha und Tarsis sowie die Völker der Ketiter und Rodaniter. Achter Hem hatte vier Söhne, die Kusch, Misraim, Put und Kanaan hießen. Neunter die Söhne von Kusch waren Seba, Havila, Sabta, Rama und Sabtecha, während Rama der Vater von Saba und Dedan war. Zehnter Kusch war auch der Vater von Nimrod, der als erster mächtiger Herrscher auf der Erde bekannt wurde. Elfter Misraim war der Vorfahre verschiedener Völker, zu denen die Luditer, Anamiter, Lehabiter und Naphtuhiter gehörten. Zwölfter aus seiner Linie stammten auch die Kasluhiter, von denen die Philister abstammen, sowie die Kaftoriter. 13. Kanaan war der Vater von Sidon, seinem erstgeborenen Sohn, und von Het. 14. Er war zudem der Vorfahre der Jebusiter, Amoriter und Girgasiter. 15. Auch die Heviter, Akiter und Siniter gehörten zu seinen vielen Nachkommen. 16. Ebenso stammten die Avaditer, Zemariter und Hamatiter von ihm ab. 17. Die Söhne von Sem hießen Elam, Assur, Arpachshad, Lut und Aram, wobei auch Hul, Geter und Mas zu seinen Nachkommen zählten. 18. Arpachshad war der Vater von Schelach und Schelach war wiederum der Vater von Eber. 19. Eber hatte zwei Söhne, von denen einer Peleg hieß, weil sich die Menschen zu seiner Zeit über die Erde verteilten. 20. Joktan, der Bruder von Peleg, war der Vater von Almodad, Schelef, Hatzamavet und Jarach. 21. Zu seinen weiteren Söhnen gehörten Hadoram, Usal und Dikla. 22. Auch Ebal, Abimael und Saba waren Söhne von Joktan. 23. Schließlich gehörten Ophir, Havila und Jobab zu dieser großen Familie von Joktan. 24. Die direkte Ahnenreihe führte von Sem über Arpachshad zu Schelach. 25. Danach folgten in der Generationenfolge Eber, Peleg und Regu. 26. Die Linie setzte sich mit Seruk, Nahor und Terach fort. 27. Terach war der Vater von Abram, der später den Namen Abraham erhielt. 28. Abraham hatte zwei Söhne, die Isaac und Ismael hießen. 29. Ismaels ältester Sohn war Nebajot, gefolgt von Kedar, Adbil und Mibsam. 30. Weitere Söhne Ismaels waren Mishma, Duma, Massa, Hadad und Tema. 31. Jetur, Nafish und Ketma vervollständigten die Liste der Söhne Ismaels. 32. Abraham hatte auch Söhne mit seiner Nebenfrau Ketura, die ihm Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak und Schuach gebar. 33. Die Söhne von Midian waren Epha, Epher, Henoch, Abida und Elda, die alle von Ketura abstammten. 34. Abraham war der Vater von Isaac, dessen Söhne Esau und Israel waren. 35. Die Söhne von Esau hießen Eliphas, Regel, Joisch, Jalam und Korach. 36. Eliphas hatte mehrere Söhne, darunter Teman, Omar, Zephi, Gatam, Kenas, Timna und Amalek. 37. Die Söhne von Regel waren Nahat, Serach, Shamma und Mischa. 38. Sei hatte ebenfalls viele Söhne, wie Lotan, Schobal, Zibion, Anna, Dishon, Ezer und Dishan. 39. Lotans Söhne waren Hori und Homam, und er hatte eine Schwester namens Timna. 40. Schobal war der Vater von Aljan und Manahat, während Zibion die Söhne Aya und Anna hatte. 41. Annas Sohn hieß Dishon, und dieser war wiederum der Vater von Hamran, Eshban, Jitran und Keran. 42. Die Söhne von Ezer waren Bilhan, Savan und Jakan, während Dishan die Söhne Uz und Aran hatte. 43. Bevor die Israeliten einen eigenen König hatten, regierten in Edom bereits andere Könige, wie zum Beispiel Bela, der Sohn Beos. 44. Nachdem Bela gestorben war, wurde Jobab aus Bosra sein Nachfolger als König. 45. Als Jobab starb, übernahm Husham aus dem Land der Temaniter die Herrschaft. 46. Nach dem Tod von Husham wurde Hadad König, der die Midianiter in einer Schlacht auf dem Gebiet von Mob besiegte. 47. Als Hadad starb, wurde Samla aus Masreka der neue König von Edom. 48. Nachdem Samla gestorben war, folgte ihm Sol aus Rehoboth, das direkt am Euphrat liegt. 49. Als Sol starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn von Achbor, zum König ernannt. 50. Nach dem Tod von Baal-Hanan wurde Hadad König, dessen Frau Mehetabel hieß und der in der Stadt Pagi regierte. 51. Nachdem auch dieser Hadad gestorben war, wurde Edom von verschiedenen Stammesfürsten wie Timna, Alvar und Jetet angeführt. 52. Zu den weiteren Anführern gehörten die Fürsten Oholibama, Ela und Pinon. 53. Ebenso zählten Kenas, Teman und Mipsa zu den einflussreichen Fürsten jener Zeit. 54. Die Liste der Fürsten von Edom endet schließlich mit Magdil und Iram, welche die verschiedenen Regionen regierten.